Hier im Praxislokal hatte man der Regenuni-Woche jetzt schon die fünfte Veranstaltung, wenn ich richtig zähle, zu Peter Brückner versucht. Mitschnitte der vorigen Veranstaltung sind jetzt auf dieser neu gebrannten MP3 oder Audio-File MP3 auch mitzunehmen, wenn man sich dafür interessiert, sich das mal anzuhören, wie da diskutiert worden ist über Peter Brückner. Und dieser Teil hier heute soll sich mit der Stellungnahme Peter Brückners inmitten der deutschen Zustände, hauptsächlich an diesem Turning Point von dem Abknicken der sogenannten Studentenbewegung in Deutschland, die aber mehr als eine Studentenbewegung war, was immer sie gewesen sein mag. Revolution war es jedenfalls nicht, aber der Versuch einer sich revolutionär definierenden, in irgendwelcher diffusen Weise revolutionär definierenden Aufbruchsbewegung, die den Kapitalismus und die deutschen Zustände, die deutsche Kontinuität transzendieren, durchbrechen sollte und wollte, war. Und in diesem Zustand eines Abknickens einer solchen breit angelegten Emanzipationsbewegung, die vielleicht mehr kulturrevolutionären Charakter hatte, als sozialrevolutionären Charakter, da hat Peter Brückner als ein dritter Professor, hier schrieb die Spex vor ungefähr 15 Jahren mal, er sei der coolste Professor der Studentenbewegung gewesen. Also so haben wir auch seine Biografie bisher behandelt, dass er also in einer ambivalenten Haltung zu dieser, in einer sehr produktiv kritisch ambivalenten Haltung zu dieser Bewegung damals, weil er auch wesentlich älter war als die meisten Protagonisten jener Bewegung, sich verhalten hat. Und in einer, man könnte sagen, positiv-kritischen Verhaltensweise versucht hat, die Ansprüche auf Emanzipation, die diese Bewegung formuliert hat und die sie vor allem auch versucht hat zu leben, kritisch als teilnehmender Beobachter und zugleich als sehr strenger analytischer Wissenschaftler zu begleiten. Dazu hatten wir auch schon Verschiedenes festgestellt, was das hieß, teilnehmende Beobachtung für ihn. Heute soll sich darauf konzentriert werden, die Exponenten jener Bewegung, jener Emanzipationsbewegung in der Krise der Bewegung Anfang der 70er Jahre, also so um 1970, ab 1970. Wir erinnern daran, dass Hans-Jürgen Krahl, der sicherlich einer der bedeutendsten, wenn man so sagen will, Köpfe der jener Studentenbewegung war, die sich revolutionär verstand, von, ich glaube, 1970 beim Autounfall ins Leben kam, oder 71, ich glaube schon 70, also da war dann also wirklich auch ein Einbruch zu konstatieren, auf intellektueller Ebene, wie auch was diese Unmittelbarkeit der Lebensentwürfe ausmacht. Alles das hat Peter Brückner, hier sind einige seiner sehr verstreuten Essays und Sammelbände mal ausgestellt, analysiert, wie wenige andere in einer Nähe und Dichte zu jener Bewegung und ihren Emanzipationsansprüchen. Jetzt die heutige Sitzung soll also das SPK in den Mittelpunkt stellen, in Fokus, nachdem wir das letzte Mal die Militanten, sich als militant verstehenden und zum bewaffneten Kampf aufrufenden, den bewaffneten Kampf als Konzept Stadtguerilla und ähnliches, Metropolenguerilla versuchenden Splitter oder Segmente oder Teile, Fraktionen jener Bewegung untersucht hatten, wie Peter Brückner sich dazu verhielt, das Dilemma jener Bewegungen versucht hat, auf den Begriff zu bringen, positiv-kritisch, wollen wir das am SPK weiter durchdeklinieren. Was heißt wissenschaftliche Kritik für Peter Brückner und was heißt was war der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Kritik? Wir wollen das tun anhand des, das ist jetzt leider eine Panne, eine Vorbereitungspanne gewesen, ursprünglich anhand des Gutachtens zum SPK, das ist aber nicht so gut vorbereitet wie geplant. Wir wollen es aber trotzdem vorstellen, so gut wir können, in so einem kolloquialen Darstellungsversuch. Und wollen dann zu seiner Gesamteinschätzung des SPK übergehen, also des Sozialistischen Patientenkollektiv, wie es sich nannte, übergehen, nachdem wir kurz skizziert haben, was das SPK überhaupt war. Die Verlaufsgeschichte des Sozialistischen Patientenkollektivs endete und welche Rolle Peter Brückner als Gutachter da auch gespielt hat dabei. Dann wollen wir seine Einschätzung näher unter die Lupe nehmen, des SPK, und das anhand eines Artikels tun, eines Aufsatzes tun, den er als Bilanz der ganzen SPK-Tätigkeit und Anstrengung, politischen Anstrengung, als Ausdruck jener abknickenden, in eine Sackgasse geratenen Emanzipationsbewegung 1973 für die Zeitschrift Kritische Justiz gegeben hat. Und diese Stellungnahme von ihm, die wollen wir also etwas gründlicher behandeln, die ist auch nicht so bekannt wie etwa das Gutachten, das immerhin bei denen, die sich für das SPK interessiert haben, relativ erreichbar ist und eher bekannt ist. Dann wollen wir versuchen, diese Stellungnahme Peter Brückners zum SPK auch zu vergleichen mit den Stellungnahmen, Gutachten und so weiter anderer, im weitesten Sinne als links oder in einem Fall nur linksliberal höchstens gelten könnender Professoren, Wissenschaftler der BRD. Wir werden kurz auf Horst Eberhard Richter eingehen, der auch Gutachter gleichzeitig mit Peter Brückner fürs SPK war in diesen Prozessen, die geführt wurden gegen das SPK 1970. Und wir werden es dann ein paar Jahre später sehen können an einer wissenschaftlichen Stellungnahme von Sigusch, der jetzt neuerdings mehr bekannt geworden wieder ist durch die Abwicklung des Instituts für Sozialforschung hier in Frankfurt. Wie hat er sich zum SPK verhalten, auch aus einer Sicht, die überhaupt nicht juridisch forensisch war, also sozusagen, wie soll man mit den Leuten umgehen in Gerichtsschranken, sondern die rein wissenschaftlich von der psychiatrischen, sexualforscherischen und psychoanalytischen Seite her eine Stellungnahme versucht hat, die auch nicht so bekannt ist. Da wollen wir kurz einen Abschnitt daraus vorlesen, wo auch das SPK und auch auf die Antipsychiatriebewegung in Italien eingeht. Und dann wollen wir kurz noch einen anderen sehr bezeichnenden Versuch von Raimund Reichel, das ist auch nur ein kurzer Abschnitt, vorlesen, wie der mit dem SPK dann 1986 zum Beispiel umgesprungen ist und das abgeheftet und abgefertigt hat. Damit hätten wir dann so eine Perlenschnur etwas aufgereiht, der verschiedenen Stellungnahmen sich als kritisch verstehender oder linker Wissenschaftler. Mehr können wir in dieser Veranstaltung nicht tun, als das ungefähr auf einen Anriss zu führen, was Peter Brückner selbst unter Sozialpsychologie oder analytischer Sozialpsychologie verstanden hat. Und einer weiteren Veranstaltung muss dann vorbehalten bleiben, seine wissenschaftliche Leistung recht eigentlich an dem Komplex Psychohistorie, analytische Sozialpsychologie oder wie immer er es genannt hat, da hinten sind dann die verschiedenen Schriften auch zusammengefasst, die bis jetzt gesammelt sind in den beiden schwarzen Bänden und vor allem in der Vorlesungsreihe Psychologie und Geschichte, die ja schon völlig aus der Uni rauskatapultiert, kurz vor seinem Tod, Anfang der 80er Jahre in Hannover, Warner, Club Voltaire gehalten hat. Das können wir natürlich diesmal nicht lassen. Wir werden das nächste Mal versuchen und diesmal eine Brücke schlagen, auch dazu seinen Grundsatzartikel Marx, Freud, also nicht Marx oder Freud oder Marx und Freud, sondern Marx, Freud. Wann hat er den gleich geschrieben? Ich glaube, irgendwann in den 70er, Anfang 70er. Nee, Moment, das stimmt nicht. Das war 72, weil das war in diesem Sexpol-Buch, diese zwei Bände. Richtig, das Sexpol, Fischer. Von Hans-Peter Gent auch rausgegeben. Da war das der letzte Aufsatz, in zwei Bände, einmal so klassische Aufsätze zu Sozialpsychologie. 69, 70. Und einmal der zweite Band, aktuelle Sachen. Und da war das ein Erstdruck von Peter. Das war ungefähr 71, 72. Ah, ja. Also auch genau in der Zeit, als die Auseinandersetzung ums SPK quasi tobte. Denn tobte ist nicht übertrieben, sie tobte ebenso wie der angebliche oder wirkliche Krieg mit dem Staatsfeind Raff damals entbrannt war in jener Zeit. Und Brückner hat in seiner Stellungnahme in Kritische Justiz 1973 darauf hingewiesen am Schluss, wie alles versucht wurde, medial die Differenzen zwischen RAF und SPK sozusagen einzuebnen, zu eliminieren und die sozusagen gleichzusetzen zu so einem Staatsfeind, einem inneren Feind aufzubauen, RAF und SPK. Das öffnet eigentlich auch unsere Fragestellung, was war das SPK jetzt tatsächlich, wie stellt sich es heute dar, ereignisgeschichtlich, was sind die Eckdaten, und dann werden wir also diese Brücke zu schlagen zu in einer nächsten Veranstaltung dann Peter Brückners eigentlicher wissenschaftlicher Leistung. Soweit erstmal zu der Handgemenge-Ebene ums SPK und seiner kritischen Stellungnahme.